Ich bin ein Shooter wie Quake. Du bist ein Hurensohn mit Ace. Dreh mir deine Tapes an, ich hör sie nie an, denn du bist mir zu gay. Wir sehen uns auf dem Rave. Baby Girl, das war nur ein Witz. Ich hab keine Zeit, Bitch, weswegen ich dich gleich fick. Yeah, gib mir die Hand, Bitch, und du wirst gepistol-whipped. Yeah, gib mir die Hand, Bitch, und du wirst gefickt, gefickt. Fahr am Horizont entlang, linke Hand Lenkrad, rechts eine Gun. In meinen Augen bist du kein Mann, in meinen Augen bist du ein Punk. Pumpgun, lauf in deinen Arsch, drücke ab, ho, und das war's. Deine Crew denkt, sie sind Stars, denn sie war bei 16 Bars. Wow, geh in Deckung, ich schieß mit der Deckung. Wow, wow, guck, wie ich geile Gothic-Huren wegbumst. Bitch, ich bin der Shit und werd gefeiert wie ein Feiertag. Ich leier dir den Arsch aus, als wär mein Pint ne Ananas. Ich beiße nicht ins Gras, ich beiß dir in den Hals. Sauge das Blut aus deinem Körper, bis du schwach wirst und erblasst. Yeah, I spend my cash für die Bros. Dann geht es mir schlecht, sind sie für mich da, yeah. Bei Tag und auch bei Nacht, wir geben nicht den Klaps. Wir sind überkrass, fresh wie Ananas. Bei Tag und auch bei Nacht, wir geben nicht den Klaps. Wir sind überkrass, fresh wie Ananas. Ey, yeah, an meinem Kühlergrill sind tote Rapper, ey. Ich smash dein Schädel weg, yo, nenn mich Boris Becker. Verkauf mein Tape im Park, egal bei welchem Wetter, ey. Dieses Tape hier ist das deutsche Hip-Hop-Mekka, ey. Ich bin dieser Banger, der dein Label disst, ey. Ich mach den Kranich ähnlich so wie Jaden Smith. Ich hab auf die Finanzen einen straighten Blick. Member von der Wall Street, ja, sie haten mich. Ey, ich hab ein kreatives Mastermind. Inmitten meiner Iris ist ein Dallas sein. Ich lad mein Girl auf einen entspannten Abend ein, ey. Der Chauffeur packt gerade meinen Wagen ein, ey. Hater können diesen Style niemals blicken, aber tun trotzdem auf die Videos klicken. King sowohl im Rappen als auch in der Kitchen. Das Studio geht in Flammen auf, in dem yeah, ich spend mein Cash für die Bros. Dann geht es mir schlecht, sind sie für mich da, yeah. Bei Tag und auch bei Nacht, wir gehen nicht in Clubs. Wir sind überkrass, fresh wie Ananas. Bei Tag und auch bei Nacht, wir gehen nicht in Clubs. Wir sind überkrass, fresh wie Ananas.